Das Kabarett sei, schrieb Friedrich Holländer einmal, das gegebene Schlachtfeld, auf dem mit den einzig sauberen Waffen, geschliffener Worte und geladener Musik jene Mörderischen aus Eisen in die Flucht geschlagen werden können. Hallo, hier beginnt ein neues Niemandsland. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist Samstag, der 5. November 2016. Wir werden auch heute wieder versuchen, Ihnen 2 Stunden Kultur, Politik und Geschichte nahezubringen. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel Musik. Wir von Contrabanda FM sind ein freies Radio. Wir verwalten uns selbst, wir finanzieren uns selbst und wir lassen den Kommerz draußen. Wir sind eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerts. Bienvenidas und bienvenidos. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 13. Teil. Viva la Muerte. Die Schlacht um Toledo war der erste große Sieg Frankos im Spanischen Bürgerkrieg. Drei Tage später, am 1. Oktober 1936, wurde er von der Generalsjunta offiziell zum Caudillo mit diktatorischen Vollmachten und zum Generalissimus ernannt. Im nationalen Lager brach das Jahr 1 der Blauen Ära an, so genannt nach den Blauhemden der Falange. Die Blaue Ära begann mit einer Terrorwelle, die die Gräuel auf der anderen Seite noch übertraf, sowohl nach der Zahl der Opfer wie an kalter Brutalität. Während die Roten ihre Morde zu vertuschen suchten und sie in der Regel ohne Zeugen verübten, taten die Nationalen in der ersten Phase genau das Gegenteil. Sie erschossen ihre Opfer am helllichten Tage auf Marktplätzen und in Stierkampfarenen. Die Absicht war klar. Terror war das einzige Mittel, um den Widerstand einer Bevölkerung zu brechen, die in ihrer Mehrheit noch vor wenigen Monaten Volksfront gewählt hatte. Todeskandidaten waren alle republiktreuen Beamten, alle Gewerkschaftsfunktionäre, alle Mitglieder der Volksfrontparteien sowie alle Milizangehörigen. Die Legionäre pflegten nach der Einnahme einer Stadt, den jungen Männern das Hemd vom Leib zu reißen. Wenn auf der Schulter eine Druckstelle zu erkennen war, kam der Junge an die Wand. Er hatte ein Gewehr getragen. Besonderen Anteil an der Ausrottung der Roten hatte der Befehlshaber der Südfront und Eroberer von Sevilla, General Queipo de Llano. Sein Pressechef Antonio Bahamonde ertrug den Terror nicht lange und setzte sich nach Portugal ab. Bahamonde hat den Anbruch der Blauen Ära in Sevilla beschrieben. Nach der Einnahme der Stadt holten Falange-Kommandos alle Gewerkschaftsfunktionäre aus den Häusern und brachten sie ins Theater an der Plaza del Duque. Im Morgengrauen des nächsten Tages wurden sie gruppenweise in verschiedene Straßen geführt. Sierpesstraße, Tetuanstraße, La Carupana und Plaza Nueva. Das ganze Stadtzentrum wurde zum Zeugen der Morgendämmerung. Die Leichen blieben mit dem Gesicht nach oben in der Sonne liegen. Später wurden die Exekutionen systematischer durchgeführt. In Sevilla wurden die Todeskandidaten allnächtlich vom Polizeihauptquartier im Jesuitenkloster Jesus der Allmächtige zur Erschießung auf den Friedhof gebracht. Antonio Bahamonde wohnte einer Exekution als amtlicher Hinrichtungszeuge bei. In jener Nacht waren es 50 Verurteilte. Sie wurden in 3 Lastwagen zum Friedhof gefahren. Das Exekutionskommando bestand aus einem Zug Moros, unter Führung eines spanischen Leutnants namens Povil. Bahamonde berichtet. Wir hielten wenige Meter vor dem Friedhofstor. Die Scheinwerfer der LKWs beleuchteten die Mauer. Links vom Tor war ein Erdstreifen mit frischem Sand. Die Moros öffneten die Klappen der LKWs, aber niemand stieg aus. Da sprangen 2 Moros in den ersten Wagen und stießen die ersten 2 Verurteilten mit ihren Bajonetten heraus. Sie schossen, ehe die beiden Männer die Mauer erreicht hatten. Dann kamen die beiden nächsten Opfer an die Reihe. Sie fielen über die ersten, dann kamen wieder 2. Mir wurde schlecht. Ich konnte es nicht mehr ertragen und ging in meinen Wagen zurück. Ich hörte Schreie. Viva Cristo! Oder Viva la Libertad! Und dazwischen Schüsse. Die Moros schossen wie Automaten in ihrer typischen Haltung, das Gewehr in der Armbeuge. Sie treffen immer beim ersten Mal. Die Erschießungen wiederholten sich den ganzen Krieg hindurch, in jeder Stadt, die Francos Truppen besetzten. Anfang 1937 fiel Malaga. Arthur Köstler, damals Reporter des Londoner News Chronicle auf der republikanischen Seite, war in der Stadt geblieben, um den Einzug der Nationalen zu erleben. Er wurde als Spion verhaftet und lernte Francos Gefängnisse von innen kennen. Das war im April 1937, ein halbes Jahr nach der Erschießungswelle, die Bahamonde erlebt hat. Und es war noch immer kein Ende in Sicht. Zahlen wurden nie veröffentlicht. Skeptische Untersuchungen kommen auf wenigstens 40.000 Hinrichtungen allein im ersten halben Kriegsjahr. Eine Mordwelle, die alles verschlang, was gegen Franco war. Namenlose Bauern, ebenso wie den Dichter García Lorca, der auf einem kahlen Feld bei Granada erschossen und verscharrt wurde. Der Tod des berühmtesten zeitgenössischen spanischen Lyrikers, der alles andere als ein politischer Agitator war, lastete immer wie ein Kainsmal auf dem Franco-Regime. Sein Name stand für alle die anderen Toten, von denen nur die Witwen wussten. Lange blieben die Umstände dieses Mordes im Dunkeln. Das Regime versuchte, den Fall García Lorca als unglückliches Versehen oder gar als privaten Racheakt im homosexuellen Milieu darzustellen. Erst vor einigen Jahren wurde Lorcas Tod völlig aufgeklärt. Der Dichter hatte sich nach der Einnahme Granadas im Hause des Lyrikers Rosales versteckt. Er fürchtete um sein Leben. Das Haus seines Vaters war schon durchsucht, er selbst bedroht worden. Sein Schwager Manuel Fernández Montesinos, sozialistischer Bürgermeister von Granada, saß bereits in Haft. Er wurde am 16. August 1936 mit 29 anderen Republikanern auf dem Friedhof von Granada erschossen. Am gleichen Tag wurde Lorca aus dem Haus seines Freundes Rosales geholt und in das Gebäude der Provinzregierung gebracht. Vergeblich bemühten sich angesehene Bürger um seine Freilassung. Am 18. oder 19. August schleppte ihn ein Kommando in das Phalangistenheim La Colonia in der Nähe der Stadt. Es war die übliche Durchgangsstation für die Todeskandidaten. Walter Haubrich, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen in Madrid, hat die letzten Stunden des Lyrikers rekonstruiert. Wir wissen nicht genau, ob García Lorca am 19. oder 20. August starb, aber wir wissen, wie er starb. Eines der unfreiwilligen Mitglieder des Erschießungskommandos, ein gewisser I.G., der noch lebt, erzählte den Vorgang. Im Morgengrauen mussten wir fast täglich Gefangene aus La Colonia herausholen, immer in kleinen Gruppen, zu höchstens 5 Mann. Wir ließen sie in Richtung Fuente Grande gehen, wir hinterher, die entsicherten Gewehre schon auf die Gefangenen gerichtet. In einem bestimmten Augenblick machte der Chef ein Zeichen und wir schossen. Dann bekamen sie noch den Gnadenschuss. Wir ließen die Leichen am Rand des Weges liegen. Später wurden sie von anderen beerdigt. Der Dichter García Lorca wurde in einem namenlosen Grab verscharrt, sowie Zehntausende in der nationalen Zone. Über das befreite Spanien senkte sich das Schweigen der Friedhöfe. Nur einer hatte den Mut, öffentlich Anklage zu erheben. Der Philosoph Miguel de Unamuno, Rektor der ehrwürdigen Universität Salamanca. Er hatte Francos Erhebung anfangs mit Sympathie betrachtet, aber jetzt schauderte ihn. Er wollte nicht zum Komplizen von Massenmördern werden. In Salamanca, der Stadt Unamunos, lag damals Francos Hauptquartier. Am 12. Oktober, dem Tag der Entdeckung Amerikas, der in Spanien und Lateinamerika als Tag der hispanischen Rasse gefeiert wird, versammelten sich die Spitzen des Regimes zu einem Festakt in der Universität. In der Aula hing ein Bild des Caudillo. Darunter hatte eine Truppe junger Phalangisten im Blauhemd Aufstellung genommen. Zu den Festrednern gehörte General José Mian Astray, der einarmige und einäugige Kommandeur der Fremdenlegion. Er sprach, als stünde er auf einem marokkanischen Exerzierplatz und nicht in der Universität Salamanca. Seine Rede gipfelte im Schlachtruf der Legion. Viva la muerte! Es lebe der Tod. Als sich der dröhnende Beifall und die Franco-Franco-Rufe legten, erhob sich der 72-jährige Unamuno, der Hausherr, bei diesem makabren Festakt. Mit leiser, beherrschter Stimme hielt er seine letzte Rede. Er sagte, er habe niemals gelernt zu schweigen. Er werde es jetzt auch nicht mehr lernen. Er wolle deshalb ein paar Worte zu der Rede des Generals sagen. Ich habe eben den sinnlosen Schrei »Viva la muerte« gehört. Für mich ist das gleichbedeutend mit dem Schrei »Zum Teufel mit dem Leben«. Und ich, der ich Jahre damit verbracht habe, Paradoxe zu formulieren, muss sagen, dies stößt mich ab. Dieses Haus ist ein Tempel der Vernunft, und Sie haben ihn entweiht. Sie werden gewinnen, aber Sie werden nicht siegen. Sie werden gewinnen, weil Sie die nackte Gewalt besitzen. Aber um zu siegen, muss man überzeugen, und um zu überzeugen, müssen sie besitzen, was ihnen fehlt. Vernunft und das Recht zu diesem Kampf. Ich halte es für sinnlos, sie zu ermahnen, an Spanien zu denken. Ich habe nichts mehr zu sagen. Es waren Unamunos letzte Worte in der Öffentlichkeit. Er wurde unter Hausarrest gestellt und starb 2,5 Monate später. Franco brauchte in seinem Herrschaftsbereich auf niemanden mehr Rücksicht zu nehmen. Es ging ihm nicht ums Siegen im Sinne Unamunos. Er wollte nicht überzeugen. Er wollte gewinnen. Und er bereitete eben den Großangriff auf Madrid vor. Er plante, noch vor Jahresende in die Hauptstadt einzuziehen. Vencer no es convencer. Venceréis porque tenéis la fuerza, pero no convenceréis porque os falta la razón. Esta es solamente una guerra incivil. Se habla de una guerra de ideas, pero en esta guerra no hay ninguna idea a debatir. En España hay una epidemia de locura. Estamos ante una ola de destrucción. No se oyen sino voces de odio a la inteligencia y de muerte. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Teil 13, eine Niemandsland-Produktion 2016. Literaturhinweis: Heinrich Jennecke, »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Hamburg 1980. A veces los viernes caen en sábado. Te dejamos elegir tu tiempo y tu lugar. Porque volaste hasta la tierra de nadie. Hoy. Niemandsland. Lo único fijo, 91.4 de la FM. Y si quieres escucharnos por internet, www.contrabanda.org. Söhne des Volks. Wir sind es satt, noch die Ketten zu tragen, noch ohne Recht und erniedrigt zu sein. Doch es wird niemand die Ketten zerschlagen, wenn wir uns selbst nicht entschlossen befreien. Die uns Tod und Verzweiflung geschaffen, sie wurden satt und reich von unserer Not. Erhebt euch, Söhne des Volks, mit den Waffen für unsere Freiheit, für Recht und Brot. Trabajador, no más sufrir, el opresor ha de sucumbir. Levántate, pueblo real, al grito de revolución social. Fuerte unidad de fe y de acción, pronunciará la revolución. Nuestro perdón, uno ha de ser, solo en la unión está el vencer. Ja, der richtig tiefer Herbst will so nicht gerne kommen. Es ist nach wie vor relativ warm hier im Zentrum von Barcelona. An einem Novembermorgen. Kultur. Ramon Llull. Viele, die hier in Katalonien leben, kennen ihn. Sein Name wird oft genannt. Es gibt ja auch ein Institut, das nach ihm benannt ist. Und dieser Mann gilt als der große Vater der katalanischen Literatur. Dazu gibt es Mitte November eine Lesung hier im Institut Ramon Llull. Das ist an der Diagonalstraße 373 hier in Barcelona. Und ich verlese einmal einen Artikel von Frau Evelyn Patz. Die ist Redakteurin in einer sehr interessanten kleinen Kulturzeitschrift, die heißt Taschenspiegel und die erscheint alle 2 Monate im 2-Monats-Rhythmus. Und da gibt es immer interessante Informationen aus Katalonien. Interviews, kulturelle Nachrichten, Tipps, Adressen und alles, was das Herz bzw. der Verstand begehrt. Die Zeitschrift ist fast immer auf Deutsch und richtet sich an die deutschsprachigen Einwohner hier in Barcelona und an die Barcelonesen, die des Deutschen mächtig sind. Niemandsland Kulturgeschichte. Ramon Llull, ein ungewöhnlicher Intellektueller. Von Evelyn Patz. Ramon Llull, Amat, bereits zu seinen Lebzeiten ein Mythos, war der große Universalgelehrte des Mittelalters. Aufgrund seiner mehr als 265 Werke, die er der Nachwelt hinterließ, gilt er als Vater der katalanischen Literatur sowie gleichermaßen als geistiger Vater von Europa. Geboren 1232 in Palma de Mallorca, stirbt er im Jahr 1316 auf einem Schiff im Mittelmeer kurz vor Mallorca auf der Rückreise von seiner letzten Missionsreise nach Nordafrika, die er zur Verkündung des christlichen Glaubens unternahm. Zunächst Lebemann, dann Diplomat und Troubadour, wurde er nach seiner religiösen Bekehrung zu einem der bedeutendsten Missionare, Prediger, Philosophen, Theologen, Dichter und Intellektuellen des Mittelalters in Europa. Er ist zugleich Zeitgenosse von Dante. Ohne ein Universitätsstudium absolviert zu haben, lehrte er an Universitäten und war Universalgelehrter. Er setzte sich unter anderem intensiv mit der Kunst, in seinem Werk Ars Compendiosa Inveniendi Veritatem von 1274 auseinander, ferner mit der Erziehung, in seinem Buch Doctrina Puerile, das schrieb er zwischen 1274 und 1276, dann dem Glauben der 3 monotheistischen Religionen, Libre del Gentil y del Tres Sabis, geschrieben zwischen 1274 und 1276, ferner schrieb er über die Tierwelt, Libre de les Besties, zwischen 1288 und 1299 entstand dieses Werk, und er schrieb über die Wissenschaft, Arbre de Ciencia, Baum der Wissenschaft, geschrieben zwischen 1295 und 1296. Ramon Llull war auf der ständigen Suche nach der moralischen und geistigen Vollkommenheit der Menschen und schrieb zur Verbreitung seiner Grundsätze und Erkenntnisse in altkatalanischer, lateinischer und arabischer Sprache. Das Buch Vom Freund und dem Geliebten, Llibre d'Amic i Amat, ist Teil, Kapitel 99, des Werkes Llibre de Bast e Blanquerna von 1288 und besteht aus 365 Versen, einem für jeden Tag des Jahres. Es erzählt von der Betrachtungskunst in der Erfahrung des Mönchs Blanquerna und beschwört feinsinnig die muslimische Sufi-Tradition und die Dichtkunst der provenzalischen Troubadore herauf. Das Llibre d'Amic i Amat, das Buch vom Freund und dem Geliebten, ist ein Juwel über die geistige und religiöse Liebe. Es liegt nun als Neuerscheinung eine aktualisierte Übersetzung ins Deutsche vor. Das Werk wird ergänzt durch Erläuterungen zu den Versen sowie eine Einführung in Leben und Werk des Dichters. Nach der erfolgreichen Präsentation seines ersten zweisprachigen katalanisch-deutschen Buches Erzählungen konnte es von Víctor Català im September 2015 im Teatre Q-Ars hier in Barcelona, sind ein Jahr später zwei neue Bände der Petita Biblioteca Catalana des Hamburger Lehmweg Verlages erschienen. Ramon Llull, Llibre d'Amic i Amat, das Buch vom Freund und dem Geliebten, sowie Narcís Oller, Erzählungen, Contes. Beide eben genannten Werke werden Mitte November, der genaue Termin steht noch nicht fest, hier in Barcelona vorgestellt. Und zwar im Institut Ramon Llull in der Diagonal 373 hier in Barcelona. Der Verleger und die Übersetzerinnen stehen dort eventuellen Fragen gerne zur Verfügung. Außerdem gibt es eine Ausstellung, die heißt La Máquina de Pensar, Ramon Llull y el Ars Combinatoria. Die läuft schon eine ganze Weile, die hat am 14. Juli begonnen, geht aber noch bis zum 11. Dezember diesen Jahres, 2016, jeweils dienstags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr im CCCB hier in Barcelona. Auen. Verhelle deine Schöne in den strauen Rauen. Ästen, Glästen, Fliegen, Kriegen, wieder Streit, Streit, allweit. Soll man grünlich, grünlich, sinnlich, plötzlich anschauen. Winter kalt, ungestalt, dein Gewalt ist entspalt von den süßen Lüften. Licht im Sommer, alle Kummer, bin ich dummer als ein Frummer. Deuten unter Gehüfter. Grüner Klee, jagt den Schnee, ja, lag mit in den See, mit der Meeresblüte. Nachtigalle, Groschen, Schalle, Lerken, Palle, uns gefallen für des Ofens Gehüt. Schaune, blaue, graue Mangelei, Kleidern, Schrein, sie florieren, zieren, gieren, köstlicher Gelüste. Und hübsche Wiesli, Griesli, sich im Schlüssel sprießen, lieblich, tödlich, blöde, frühe, Widerstrand, Glanz, Firme, Tanz, aller Pave, Dame, Gabe, zieh das Wald der Flüste. Staudenstock, mache Schock, blauen Rock, als ein Bock, üblichen Verdecken, schwarzer Toren, weißer Toren, gar verloren ist der Zoren, in der Winterwelt. Warmes und geil und zwungen, geil ich nun, hinten aus dem Kloster, bei dem Reine, in den Scheine, als ein Feine, wohl beginnen, drei im Nacken Ostern. Schwammel, Stopfen, Lopfen, aus der Erde, Herde, durch den Körbli wachen, machen neuen Schlauch, Rauch, Lock und Frau, durch die heile Reihe, Weide, sucht der Schauden, Ekel. Da wir den Kosen losen, mit beschlossen Gossen, warmen Armen, dirblich, dirblich, in den Busch, Busch, in den Kusch, auf die reine kleine Seide, mir den Würstern schenken. Aber Knie, ich dahin, lässt nicht wie und der Knie, das gefürgen Kunde, so ihr Rücken, weil sie schmucken, wird mich drucken, wiegen Lücken, ob sie mir das Kunde. So der Knie, was ich nicht, dies ist mit, diesen Schnee, so müsst ich überwinden, so der Knie, Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. fügt sich durch was von zechen Jahren halt. Ich wollt besächen, wie die Welt wär gestalt. Mit Elend, Armut, Wangenwinkel, Hals und Kalt hab ich gebaut bei Christenkirchen Heide. Drei Pfennig in dem Beutel und ein Stücklin Brot, das war's von Heim, mein Zehrung, da ich lauf in Not. Von fremden Freunden, so hab ich manchen Tropfen Rot gelassen, Seider, dass ich Wand verscheide. Ich lauf zu Fuß mit schwerer Buß, bis das mir starb mein Vater zwar, wohl 14 Jahre nie Ross war, wann eins raubt Stahl, ich halb zumal mit falber Farb, und desgleich schied ich davon mit Leide. Zwar Renner, Koch, so war ich doch, und Marstaller, auch an dem Ruder zog ich zu mir, das war schwer, in Gandia und anderswo auch wieder her. Viel manchen Kittel war's mein bestes Kleide. Gen Preußen, Litauen, Tartar, Reiter, Kai über Meer, gen Frankreich, Lampard, Hispanien mit Zweinkungsheer, treibt mich die Min auf meines eigen Geldes Wehr. Ruprecht, Siegmund, weit mit des Adlers Streifen. Französisch, Mörisch, Katalonisch und Kastilian, Deutsch, Latein, Windisch, Lampertisch, Reuschisch und Roman. Die Zechensprach hab ich gebraucht, wenn mir zerran. Auch konnt ich fiedlen, Trummen, Pauken, Pfeifen. Estáis escuchando Niemands Land. Contrabanda FM 91.4. Zigeuner sind gekommen. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gehört? Auf der Wiesen campieren sie. Dass sich keiner daran stört. Dürft wie Schwick und Kinder, schaut auf eure Frauen. Was müssen sie gerade uns die Landschaft versauen? Zigeuner sind gekommen. Und g'moor, lass das zu, als hätten grad mir an Kanacken nicht nur. Ja, da muss doch was geschehen. Mama, steht's auf. Und wenn frech wird, den misch ma auf. So sind wir alle kreuzgute Kerl. Doch heut Junges zum Teufel, des Ausländergeschwirl. Als Facken und Knüppin, heut hat's mei. Dann vergeht den Krippen, Zigeuner rein. Zigeuner sind gekommen. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gehört? Aber sollen wir noch warten? sich so einer beschwert. Jetzt kommt's, schließt euch an! Was war's für eine Not? Zigeuner sind gekommen! Und die machen wir heute tot! Kommenden Mittwoch ist der Jahrestag der Pogromnacht vom 9.11.1938. Wenige haben überlebt. Es gibt nur noch eine ganz kleine Zahl an Überlebenden des Naziterrors und des Holocausts. Eine davon ist Frau Esther Bejarano. Sie hatte übrigens im Oktober, das war am 20. und am 22. in Berlin einen Vortrag gehalten. Esther Bejarano war zusammen mit Moshe Zuckermann und hat über die Wanderung zwischen den jüdischen Welten gesprochen. Sie gehöre nirgends mehr hin. Überall Fremde und bestenfalls Gast. Genau wie Stefan Zweig, so gehöre ich nirgends mehr hin, überall Fremde und bestenfalls Gast. Diese Zeile notierte der Dichter Anfang der 1940er Jahre angesichts der furchtbarsten Niederlage der Vernunft und des wildesten Triumphes der Brutalität über den Untergang seiner Welt von gestern. Dieses Trauma sollte das jüdische Kollektiv, losgelöst von allen Wurzeln, prägen und zu neuen Ufern treiben. Die Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus wollte eine kulturelle Annäherung an die alte und neue jüdische Lebenswelt wagen, mit besonderen Gästen. Wie gesagt, Esther Bejarano, Musikerin und ehemaliges Mitglied des Mädchenorchesters von Auschwitz. Und Herr Moshe Zuckermann, Historiker und Kunsttheoretiker. Diese beiden Personen verkörpern zweierlei Holocausts, wie Zuckermann seine Essaysammlung über die Reflexion der Shoah in den Kulturen Israels und Deutschlands nannte. Esther Bejarano, die nach ihrer Befreiung in den sich gerade konstituierenden Judenstaat auswanderte, aber seit 1960 wieder in Deutschland lebt, und Zuckermann, der im selben Jahr aus Israel in die vertraute Urheimat des Täterlandes kam und 10 Jahre später an seinem Geburtsort Tel Aviv zurückkehrte, sind mit beiden jüdischen Welten in Berührung gekommen. Bejarano als Auschwitz-Überlebende und Zuckermann als Sohn von Auschwitz-Überlebenden repräsentieren aber auch zwei jüdische Generationen, die auf ganz unterschiedliche Weise mit dem größten Menschheitsverbrechen konfrontiert waren. Am 20. und am 22. Oktober sprachen Esther Bejarano und Moshe Zuckermann über ihre Erinnerungen und Erfahrungen zu den kontrastierenden jüdischen Welten von gestern und heute. Von der ausgelöschten Kultur des Kletzmers und der jiddischen Lieder des Diaspora-Judentums, in dem Max Horkheimer einst eine unendliche Zartheit spürte, bis zum Muskeljudentum, das ist ein Ausdruck von Max Nordau, des seit Jahrzehnten im Krieg und Besatzerzustand verharrenden modernen zionistischen Staates. Die Veranstaltung fand in Berlin statt und eine andere in Hamburg und wurde moderiert von dem Schauspieler Rolf Becker. Wer mal in Berlin war, hat die Kuppel der neuen Synagoge bestimmt gesehen. Leider steht sie jetzt wieder unter Polizeischutz und unter Polizeibewachung. Verrückte Islamisten laufen leider genug herum. Und auch fanatische Israel-Hasser, die meinen, dass es eine gute Idee wäre, eine jüdische Einrichtung im Ausland anzugreifen. Die 1866 eingeweihte neue Synagoge in der Berliner Oranienburger Straße mit ihrer Kuppel mit vergoldeten Rippen und der Alhambra-Fassade ist eine der prächtigsten Synagogen Deutschlands. In der Pogromnacht, wie gesagt, vom 9. auf den 10. November 1938 wurde auch sie von einem Trupp SA-Leute angezündet. Doch dann griff der couragierte Schutzpolizist Wilhelm Krützfeld, der lebte von 1880 bis 1953, Leiter des Polizeireviers 16 am Hackischen Markt in Berlin-Mitte, ein. Mit einigen seiner Leute zwang er die SA mit Worten und Waffen zum Rückzug, schützte die Synagoge und ordnete das Löschen des Brandes an, obwohl die Feuerwehr Anweisungen hatte, nicht einzugreifen. Krützfeld berief sich auf den Denkmalschutz. Der aufrechte Polizeioberleutnant half und warnte jüdische Mitbürger in den Folgejahren, bis er 1943 in Pension ging. 1945 ließ er sich allerdings für den Wiederaufbau der Berliner Polizei reaktivieren und leitete 1947 die Polizeiinspektion Mitte im sowjetischen Sektor. Die neue Synagoge wurde 1943 bei Bombenangriffen schwer beschädigt und später teilweise abgerissen. Ab 1988 wurde sie wieder errichtet und erstrahlt heute in altem Glanz. You are listening to Niemand's Land, a radio show in German. 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. You are what you hear. weiß nicht mehr, wie es begann. Man sagt, es waren Verrückte. Die hatten eine Art Gesang, der Tausende verzückte. Die brachen aus den Häusern aus, die ließen sich nicht halten und tanzten einfach singend raus, die Welt neu zu gestalten. Die Staatsanwälte tippten wie von Sinnenhaft Befehle. Es schnürt des Liedes Fantasie so manchem Herz und Kehle. Maria Reiter. Es brach so manches Altenheim durch dieses Lied in Scherben. Den Alten schien es an der Zeit zu tanzen statt zu sterben. Die Kälber schwangen auf das Bein und hüpften von den Tellern. Es kletterten auf Tonleitern die Knastis aus den Kellern. Es rührte nämlich der Gesang, so heißt es manchen Wärter. Die Staatsanwälte rührte nichts, die Münder wurden härter. Gerd Baumann. Und dann die Kinder ohne Zwang, Rapunzels aus den Türmen. Sie alle wollen mit Gesang das alte Weltbild stürmen. Welch wundersamer Zauberklang erleiht der Seele Flügel. Und wen singt, zwingt irgendwann die Liebe in die Zügel. Hat die Liebe lebt, die Tänzerin küsst ihren Ballerino. Nur Staatsanwälte küsst man nicht, das kennt man ja vom Kino. Jogo Pausch. Stefan Wildfeuer. Die Liebe lebt, die Tänzerin küsst ihren Ballerino. Nur Staatsanwälte küsst man nicht, das kennt man ja vom Kino. Niki Walde. Wolfgang Roth. Leopold Neff. Christoph Bohmeier macht unseren Ton und Robin Gilchrist macht unser Licht. Danke euch. Die Liebe lebt, die Tänzerin küsst ihren Ballerino. Es ging mir gut in Hollywood. Aber es wurmte mich, dass diese armen Deutschen solche Scheißkerle sind. Wenn ich zurückkomme, wollte ich sagen, hier, ihr Scheißkerle, ich hab was für euch komponiert. Eines schönen Tages befahlen uns unsere Obern, die kleine Stadt Danzig für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bombern in Polen eingebrochen und haben es erobert in 2 Wochen. Schönen Tages befahlen uns unsere Obern, das schönere Frankreich für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bombern in Frankreich eingebrochen und haben es erobert in 4 Wochen. Schönen Tages befahlen uns unsere Obern, das riesige Russland für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bomben in Russland eingefahren und kämpfen um das Leben seit 2 Jahren. Eines schönen Tages befehlen uns noch unsere Obern, den Boden der Tiefsee und den Mond zu erobern. Und es ist schon schwer hier in diesem Russland, und der Feind ist stark und der Heimweg unbekannt. Здравствуйте, дорогие слушатели! Это радиопрограмма Niemands Land, и я Яна из России, из Ростова-на-Дону. Niemandsland. Es ist 11:08 am Vormittag. Das Zentrum von Barcelona. Ganz leicht bewölkt, leicht angegrauter Himmel. Temperaturen so um die 17 Grad, also relativ warm. Sie hören eine Sendung über deutsche Geschichte, Kultur, Politik und Musik. Und ich habe heute einen sehr interessanten Komponisten auf der Liste meiner Themen. Friedrich Holländer. Im Berliner Tingeltangeltheater wurden Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt. Von einer kleinen Bühne aus ging ein frecher Geist des kritischen Humors durch ganz Berlin. Friedrich Holländers Tingeltangeltheater im Keller des Theaters des Westens am Bahnhof Zoo. Besonders eine Nummer der neuen Show im September 1931 versetzte Berlin in helle Aufregung. Zu einer Melodie aus der Oper Carmen brachte die pummelige Annemarie Hase quietschend eine Liste bizarrer Anschuldigungen hervor und führte den Antisemitismus dieser Tage ad absurdum. An allem sind die Juden schuld. Ob dein Telefon besetzt ist, ob die Badewanne leckt, ob dein Einkommen falsch geschätzt ist, ob die Wurst nach Seife schmeckt. Mit dieser sich ins Unsinnige steigernden Litanei entlarvte der mutige jüdische Komponist der späten Weimarer Republik die Ressentiments der Nationalisten als Reflex bodenloser Dummheit. Ob es regnet, ob es hagelt, ob es schneit oder ob es blitzt, ob es dämmert, ob es donnert, ob es friert oder ob du schwitzt, ob es schön ist, ob's bewölkt ist, ob es taugt oder ob es gießt, ob es nieselt, ob es rieselt, ob du hustest, ob du niest. An allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld. Wieso, warum sind sie dran schuld? Kind, das verstehst du nicht, sie sind dran schuld. Und sie mich auch, sie sind dran schuld. Die Juden sind, sie sind und sind dran schuld. Und glaubst es nicht, sind sie dran schuld. An allem, allem sind die Juden schuld. Ach so? Nach dem Erfolg seiner Lieder zum Tonfilm Der blaue Engel, der Name Tingeltangel spielt auf das derbe Hafenvarieté im Film an, wo Marlene Dietrich auftrat, erfüllte der Songschreiber, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, sich seinen Traum eines eigenen literarischen, satirischen Kabaretts, bei dem er selbst alle wichtigen Rollen übernehmen konnte. Textdichter, Komponist, Regisseur und Begleiter am Flügel. Hier ging's um Geist, um Witz, um musikalischen Widerstand im Zeitalter der großen politischen und kulturellen Turbulenzen. Die Sängerin Ute Lemper hat auf ihrer CD Berlin Kabarett Songs eine ganze Reihe Titel von Friedrich Holländer in Szene gesetzt. Hören wir eins dieser Lieder. Sex Appeal von Friedrich Holländer. Ute Lemper. Gott mir geben, diesen Wunsch noch zu erleben. Wunschlos würde ich dann entschweben. Macht mich auch der viele Krach und das ganze Leben schwach. Dieser Wunsch erhält mich wach. So gern ein Sexappeal, sowohl en face als auch Profil. Ach, was wär das für ein Gefühl, ein Sexappeal im Gabo-Stil. Von außen warm, von innen kiel, zur Hälfte Sex. Ich hab noch ein höheres Ziel. Am liebsten wär ich Sechserpil und Siebenerpil und Achterpil. Mir wär kein Sechserpil zu viel im Geigenteil. Wollt ein Regisseur mich sprechen, würde er sich das erfrechen, könnt ich mich für alles rächen und wär nie für ihn zu sprechen. Holt man mich zum Filmen ab, vor der Aufnahme ganz knapp, sagte ich aus Dafgea, Schwab, Schwab. Ich wär so gern mal Sexappeal, von vorn auf Fass als auch Profil. Ab was wär das für ein Gefühl? Ein Sexappeal im Garbo-Stil, von außen warm, von innen kiel. Zur Hälfte Sex, zur Hälfte Bier. Noch hab ich nicht erreicht das Ziel. Und noch bin ich ein Fünferpiel, ein Viererpiel, ein Dreierpiel. Dabei wär mir kein Piel zu viel. Und ich ließ mich nie erweichen. Jenny Jugo könnt man streichen. Leg die Garbo auf dem Knie, hingestreckt und flehte sie. Lass mich auch noch gelten. Wie? Nie. Nie. Und nun hab ich mal das Gefühl, von außen warm, von innen kiel. Zur Hälfte Piel, zur Hälfte Sex, ein richtiger Sexappeal-Komplex. Ich hab erreicht das hohe Ziel. Sexappeal und Siebenappeal und Achtappeal. Was bin ich schon vom Sexappeal, das Hola, ja és octubre a Niemandsland. Contrabanda 91.4 de la FM. Es ist Samstag, der 5. November 2016. Es ist 11:02 am Vormittag. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen mit Hintergründen im heutigen Niemandsland. Freiburg. Ende August machte Innenminister Thomas de Maizière von der CDU einen spektakulären Vorschlag. In Bahnhöfen und auf Flughäfen solle die Polizei mit Hilfe von sogenannten Gesichtserkennungssoftware nach Verdächtigen fahnden. Die Behörden müssen technisch können, was ihnen rechtlich erlaubt ist, sagte er damals. Schon 2006 hat das Bundeskriminalamt einen Modellversuch am Mainzer Bahnhof durchgeführt. Damals war die Technik noch nicht so weit. Zu wenige Testpersonen wurden erkannt, vor allem morgens und abends bei schummerigem Licht. De Maizière hofft nun offensichtlich auf technische Fortschritte. Das Innenministerium hat bereits eine Projektgruppe eingerichtet, um neueste Videoanalysesysteme auf ihren Nutzen zu testen. Doch wie sieht es rechtlich aus? Ist wirklich schon alles erlaubt, was die Polizei bald können soll? Der linke Abgeordnete André Hunko fragte bei der Bundesregierung nach, welches Gesetz denn den massenhaften Einsatz von Gesichtserkennungssoftware erlaube. Die Antwort kam von Innenstaatssekretärin Emily Haber. Sie verwies auf § 27 des Bundespolizeigesetzes BPOLG. Die Bundespolizei kann selbstständige Bildaufnahme- und Bildaufzeichnungsgeräte einsetzen, heißt es da. Es geht also um Videoüberwachung. Doch die Aufzeichnung von Bildern ist etwas anderes als deren Auswertung durch einen Abgleich mit der Fahndungskartei. Das fand auch Andrei Hunko. Wenn alle Vorübergehenden mit Polizeidatenbanken gerastert werden, dürfte das zu vielen falschen Treffern und damit zu vielen falschen Verdächtigungen führen. Das ist ein massiver Grundrechte-Eingriff, der von diesem Paragraph wohl kaum gedeckt ist. Sicherheitshalber fragte Hunko aber noch beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages nach. Resultat: Polizeirechtler sind noch völlig uneinig, ob das Bundespolizeigesetz derzeit eine Biometriefahndung erlaubt. Auch Staatssekretärin Haber war weniger vollmundig als ihr Minister. Die eingerichtete Projektgruppe prüfe durchaus auch einen Handlungsbedarf des Gesetzgebers. Dabei hatte Karl Kraus schon 1917 gesagt: Der Scharfsinn der Polizei ist die Gabe, alle Menschen für eines Diebstahls fähig zu halten, und das Glück, dass sich die Unschuld mancher nicht erweisen lässt. Die Meldungen von der Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von den Kolleginnen und Kollegen der ARD. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Islamisten suchen Einstieg bei der Bundeswehr. Der militärische Abschirmdienst habe bisher etwa 20 Islamisten in der Truppe erkannt und verfolge etwa 60 Verdachtsfälle, melden Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf den MAD. Die Bewerber hätten eine intensive Ausbildung an Waffen und Geräten angestrebt. Kritik nach Festnahme von pro-kurdischen Politikern in der Türkei. Die Bundesregierung ermahnte Ankara, rechtsstaatliche Prinzipien einzuhalten und bestellte den türkischen Geschäftsträger ein. CSU-Chef Seehofer forderte eine Unterbrechung der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. In Berlin gab es am Abend Proteste. In Köln werden heute bei einer kurdischen Großdemo bis zu 15.000 Teilnehmer erwartet. IS-Terrormiliz beansprucht Autobombenanschlag im Südosten der Türkei für sich. Bei der Explosion in Diyarbakir waren 9 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Die türkische Regierung macht die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK für den Anschlag verantwortlich. Griechischer Regierungschef Tsipras bildet Kabinett um. Er setzte mehrere Minister ab, die sich wiederholt gegen die von den Gläubigern geforderten Reformen gestellt hatten. Finanzminister Tsakalotos bleibt jedoch im Amt. Beobachter sehen in dem Vorgehen auch eine Reaktion auf sinkende Umfragewerte der Regierungspartei Syriza. Hertha BSC gewinnt 3:0 gegen Mönchengladbach. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga haben die Berliner ihre Negativserie gegen die Borussia beendet und sprangen auf Platz 3 der Tabelle. Das Wetter heute im Südosten zum Teil freundlich, sonst meist stark bewölkt und verbreitet teils kräftiger Regen, Höchstwerte 5 bis 15 Grad. Eine Analyse im Spiegel von Herrn Jakob Augstein halte ich für sehr, sehr lesenswert und ich möchte sie hier einmal wiedergeben. Der Artikel, der Leitartikel heißt »Gute Bomben, böse Bomben«. Die Netzseite der Postillon verbreitet in diesen Tagen eine Meldung. Kind in Mosul froh, von guten USA statt von bösen Russen zerbombt zu werden. Das ist Satire, sagt der Augstein. Und wie jede gute Satire sorgt sie für Fragen. Gibt es gute Bomben und böse Bomben? Und wirft der Westen stets die Guten ab und die Russen stets die Bösen? Den Angriff auf die Stadt Mosul konnte die westliche Öffentlichkeit kaum erwarten, weil der Westen die Stadt befreien will. Die Angriffe auf Aleppo dagegen verurteilt er seit Monaten scharf, weil die Russen die Stadt zerstören wollen, jawohl. Am Ende, das weiß man aus dem Vietnamkrieg, werden Städte manchmal zerstört, um sie zu befreien. Wer solche Überlegungen anstellt, muss sich den Vorwurf der zynischen Gleichmacherei gefallen lassen. Aber liegt nicht der wahre Zynismus in der Anmaßung, mit gutem Gewissen über Leben und Tod anderer Menschen zu entscheiden? Nichts anderes tut der Westen in Syrien. Im Juli bombardierte die von den USA angeführte Anti-IS-Allianz Stellungen rund um die nordsyrische Stadt Mandibsch, tötete dabei rund 60 Zivilisten, darunter viele Kinder. Das US-Militär will die Hinweise nun prüfen, hieß es damals. Solche Äußerungen sind der ganze Stolz des Westens. Die Russen bomben einfach und erklären nichts. Und wenn dann, meinen sie es nicht ehrlich. Anders als der Westen, der bekanntlich niemals lügt. Der Unterschied zwischen dem westlichen Engagement in Syrien und dem russischen liegt vor allem darin, dass der Westen die teureren Bomben benutzt. Sie treffen besser. Immerhin, jedes Kind, das nicht durch eine Bombe stirbt, ist ein Himmelreich wert. Aber sind wir damit zufrieden, dass die Treffgenauigkeit unserer Waffen zum Maßstab unserer Moral wird? Die Wahrheit von Syrien ist schlicht. Der Westen hat in einem Bürgerkrieg Partei bezogen. Aber nicht, weil auf der einen Seite die Guten stehen und auf der anderen Seite die Bösen, sondern weil die eine Seite bereit ist oder vorgibt, bereit zu sein, den Interessen des Westens zu dienen. Das ist Politik. Die Idee, dass wir immer das Gute wollen und die anderen immer das Böse, ist eine Idee aus dem Märchen. Aber dieses Märchen gehört zur seelischen Hygiene demokratischer Gesellschaften. Anders könnten sie die Kriege nicht verkraften, die sie führen wollen. Wenn es um die Menschen in Syrien ginge, dann wäre es dem Westen egal, ob der Diktator Assad an der Macht bleibt oder nicht, ob die Russen ihre Position im Nahen Osten ausbauen oder nicht, ob Iran zur regionalen Vormacht wird oder nicht. Dann würde der Westen sich nur darum bemühen, dass dieser Krieg endlich endet, egal wie. Aber nach über 5 Jahren Bürgerkrieg und geschätzt 500.000 Toten will der Westen immer noch seinen Krieg in Syrien. Unsere Rechthaberei kann mörderisch sein. Jakob Augstein in seiner Kolumne Im Zweifel links, gute Bomben, böse Bomben, veröffentlicht im Spiegel Nummer 44 vom 29.10.2016. Thema Kinderehen in Deutschland, Thema Justiz, Kinderehen muss man scheiden. Minister Maas will die Regeln verschärfen und die Entscheidungen der Gerichte beschleunigen. Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD will sogenannte Kinderehen von Flüchtlingen auflösen. Wenn das Kindeswohl des minderjährigen Ehepartners gefährdet sei, sollen Gerichte die Ehe künftig aufheben können, heißt es in einem Gesetzesentwurf des Justizministeriums. Bislang zählte bei der Beurteilung allein die Frage, ob sie ohne Zwang zustande kam. Maas will mit seinem Vorhaben auch erreichen, dass künftig über Kinderehen schneller entschieden wird. Die Anhörung über die Frage, ob diese aufgelöst wird, soll spätestens nach 1 Monat erfolgen. Laut dem Entwurf können sowohl die Jugendämter als auch die Eheleute das Verfahren beantragen. Das Ausländerzentralregister verzeichnete im Juli 1.475 verheiratete Jugendliche in Deutschland. 361 davon sind jünger als 14 Jahre. 120 sind 14 oder 15 Jahre alt, also Kinder. In islamischen Ländern wie Afghanistan kommt es immer noch vor, dass Eltern ihre minderjährigen Kinder, Töchter, verheiraten. In Deutschland dürfen Jugendliche ab 16 Jahren heiraten, aber nur, wenn der andere Ehepartner bereits volljährig ist und ein Familiengericht eine sogenannte Befreiung erteilt. Maas will die Kriterien dafür nun verschärfen. Die Befreiung soll nur erteilt werden, wenn die beabsichtigte Ehe das Wohl des Antragstellers nicht beeinträchtigt. Der Union geht das nicht weit genug. Sie will Menschen unter 18 Jahren grundsätzlich verbieten zu heiraten. Im Sinne der Klarheit unseres Rechtsstaates, unserer Rechtsordnung, sollten wir ganz konsequent dafür sorgen, dass in unserem Land keinerlei Ehen mit Kindern und Minderjährigen mehr geschlossen werden können, auch nicht in Ausnahmefällen. Das sagt Günther Krings von der CDU, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Was den Leuten die letzten Tage sehr viel Angst gemacht hat, waren die sogenannten Gruselclowns. Die müsste man notfalls mit Gewalt stoppen. Der Freiburger Staats- und Verwaltungsrechtler Ralf Poscher, der ist 54 Jahre alt, erzählt über mögliche Verbote schockierender Masken. Der Spiegel hat ihn befragt. Wenn jemand mit einer Gruselmaske Leute erschreckt, ist das zumindest nicht strafbar. Oder dann strafbar, wenn sich diese verletzen. Könnten die Behörden auch schon präventiv etwas gegen das Phänomen der Gruselclowns tun? Boscher dazu, ja, aus Sicht der Gefahrenabwehr ist ja schon dieser Schreck keine Kleinigkeit. Man kann sich dabei leicht verletzen, von der verstörenden Wirkung ganz abgesehen. Und niemand muss sich das gefallen lassen. Wenn die Polizei einen Gruselclown erwischt, der andere Leute erschreckt, kann sie ihn zumindest zwingen, seine Maske abzulegen, notfalls mit Gewalt. Dürfte dann das Tragen solcher Masken generell verboten werden? Denkbar ist das dann, wenn es sich bei einer Stadt oder Gemeinde häuft. Denn schon das Tragen einer solchen Maske an sich, außerhalb von Karneval und Ähnlichem, wo man mit so etwas rechnen muss, begründet dann eine abstrakte Gefahr. Und die könnten Polizei und Ordnungsämter per Verordnung auch generell unterbinden, jedenfalls für einen begrenzten Zeitraum. Frage, könnten die Sicherheitsbehörden schon den Verkauf der Masken stoppen? Poscher, schwierig. Die Masken können ja trotz allem zu legalen Zwecken an Karneval oder ganz im Privaten verwendet werden. Deshalb dürfen sie eigentlich auch verkauft werden. Ein behördliches Verkaufsverbot ist allenfalls bei einem Notstand vorstellbar, also wenn das mit den Gruselclowns so überhand nimmt, quasi epidemisch wird, sodass die Polizei dem anders nicht mehr Herr werden kann. Allerdings dürften die Verkäufer dann grundsätzlich Schadensersatz für ihre wirtschaftlichen Einbußen verlangen. Und könnte der Gesetzgeber das Tragen von Gruselmasken generell verbieten? Poscher, prinzipiell ja. Etwas Ähnliches gibt es ja auch schon für täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen, die man nicht in der Öffentlichkeit herumtragen darf. Man könnte so auch das Tragen von Gruselclownmasken in der Öffentlichkeit grundsätzlich verbieten, müsste dabei aber Ausnahmen für Karnevalsumzüge und Ähnliches machen. Dort gehören gerade auch schockierende Masken ja traditionell dazu. Aber der Gesetzgeber hat hoffentlich Wichtigeres zu tun und die Polizei und Ordnungsbehörden können ja zu einer Verordnung greifen. Berlin. Die Polizei setzt immer öfter auf fliegende Kameras. Datenschützer sehen das kritisch. Es geht um Drohnen. Außerdem wächst die Sorge, dass auch Kriminelle die Technik natürlich nutzen. Drohnen werden zu einem neuen Lieblingswerkzeug der Polizei und der Verbrecher und anderen Sicherheitsbehörden. Fahnder können mit den unbemannten Mini-Hubschraubern Unfall- und Tatorte aufklären, Verdächtige beobachten und Vermisste aufspüren. Das ist die gute Sache. Mutmaßliche Drogenverstecke oder Waffenlager lassen sich damit observieren. Und wenn gefährdete Politiker auftreten, sind Risiken dank der Luftaufnahmen besser abzuschätzen. Aber was bedeuten die herumfliegenden Kameras für die Freiheitsrechte der Bürger? Wie weit geht der Einblick der Behörden ins Leben der Menschen, wenn zu den zahllosen Kameras in Flughäfen, Bahnhöfen und Fußgängerzonen nun noch die Aufnahmen von Drohnen kommen? Und was passiert mit den Bildern und Videos? Wer darf sie sehen? Wie lange werden sie gespeichert? Fragen über Fragen. Obwohl Datenschützer warnen, bauen Ermittler ihre neue Luftwaffe aus. Wie eine Umfrage des Spiegel ergab, werden Polizeidrohnen mittlerweile in 10 Bundesländern eingesetzt. Berlin, Niedersachsen und Hamburg haben sich jeweils eine Drohne gekauft. Sachsen und Saarland haben 2, Bayern 3 und Nordrhein-Westfalen 4. Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz mieten oder leihen die Geräte bei Bedarf. Hessen will keine Angaben darüber machen, verfügt aber ebenfalls über eine Drohne, wie eine kleine Anfrage im Landtag ergab. Die Bundespolizei setzt 3 Drohnen bei ihren Spezialkräften ein. Damit soll erprobt werden, wie Beamte im Einsatz besser geschützt werden können, etwa bei einem Amoklauf. Und das ist wohl erst der Anfang. Vor allem der Preis macht die Drohnen attraktiv. Je nach Modell und Ausrüstung kosten sie zwischen 15.000 und 90.000 Euro. Ein Bruchteil der Ausgaben für einen Polizeihubschrauber. Nicht überall ist schon geklärt, wie weit die schwebenden Kameras zum Einsatz kommen sollen. In Hamburg werden sie nur zur Ausbildung eingesetzt. In Saarland und Hessen dagegen begleiten sie bereits die Einsätze von Spezialeinheiten. In Hessen dürfen Drohnen sogar außerhalb des Sichtfelds der Piloten fliegen, anders als in anderen Bundesländern. In 2013 landete eine Drohne auf einer Wahlkampftribüne in Dresden neben Kanzlerin Angela Merkel, Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich und Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière. Ein 33-Jähriger hatte die Drohne aufsteigen lassen. Einsatzkräfte fanden den Piloten und brachten ihn dazu, sie zu landen. An Bord befand sich lediglich eine Kamera. Alarmiert war man trotzdem. Hätte ja auch eine kleine Bombe sein können. Eine weitere Gefahr lauert aus der Hacker-Szene. Dem IT-Sicherheitsberater Nils Roddey ist es eigenen Angaben zufolge im Februar gelungen, eine 25.000 Euro teure Drohne zu hacken, die von der Polizei genutzt wird. Damit soll es möglich gewesen sein, die Kontrolle über die Kamera zu übernehmen, das Gerät zu stehlen oder abstürzen zu lassen. Roddey startete seinen Angriff zwar unter Laborbedingungen und aus einem Abstand von nur 9 Metern. Der Hersteller, den der IT-Berater nicht nennt, gelobte, die Schwachstellen auszubessern. Sicher darf sich die Polizei im Wettkampf um die Hoheit im Himmel trotzdem nicht fühlen. Real ist das Szenario von Drohnenattacken schon bei den Gefängnissen. Im März entdeckten Mitarbeiter in Berlin-Tegel einen abgestürzten Multikopter an der Außenmauer des Gefängnisses. Er soll Drogen ins Gefängnis geschmuggelt haben. Im baden-württembergischen Heimsheim sollten im Juni 2015 eine Drohne 4 Handys über die Gefängnismauer schaffen. Auch in Bremen und Hamburg gab es bereits Fälle. Alle Geräte waren abgestürzt, ihr Einsatz wurde erst bekannt, als die Wracks bei Kontrollgängen gefunden wurden. Unklar ist deshalb, wie viele solcher Drohneneinsätze bereits geglückt sind. Ein interessantes Mittel gegen Drohnen hat die Polizei in den Niederlanden getestet. Sie ließ Greifvögel trainieren, die Drohnen im Flug zu fangen. Erste Versuche waren offenbar vielversprechend. Seit September sind die Vögel im Dienst. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten vom heutigen 5. November 2016, Samstag. Eine Nachricht vom Dienstag. Knastmeuterei und Fluchtversuch im berüchtigten Zentrum zur Internierung von illegalen sogenannten Ausländern. Es geht um die CIE, das sind die Centros de Internamiento de Extranjeros. Nach Polizeiangaben kam es am Montag nach einer Schlägerei zwischen Albanern und Algeriern, die in Abschiebehaft sitzen, zu einer Meuterei. Danach weigerten sich ca. 40 Gefangene, in der Mehrheit Araber, vom Hof in ihre Zellen zurückzukehren. Andere Quellen sprechen von einem Fluchtversuch einer 40-köpfigen Gruppe von Nordafrikanern. Die Bürgermeisterin Ada Colau versucht, eine neue katalanische Linkspartei ins Leben zu rufen, die aus ihrer Partei Podem en Comú und den koalitionsbereiten Sozialisten von der PSC, das ist die Partido Socialista de Catalunya, hervorgehen soll. Musik Barcelona Nachricht Nummer 3. Die Durchschnittsmieten sind in Barcelona seit 2007 um 15% gestiegen, wie aus einer vom Rathaus in Auftrag gegebenen Studie hervorgeht. Dieser Anstieg hat großen Alarm unter den unteren Bevölkerungsschichten ausgelöst. Reicht doch ein durchschnittliches Einkommen nicht mehr aus, um eine Mietwohnung zu bezahlen bzw. bis zum Monatsende zu kommen. Über verschiedene Mietpreisbindungsmodelle wird nun beraten. Die Stadtbezirke mit den höchsten Mietpreisanstiegen sind auch die, auf welche der Tourismus und die internationalen Finanzmärkte ein Auge geworfen haben. Ciudad Vella, die Altstadt an erster Stelle. Nachricht Nummer 4. 12% aller Arbeitslosen, die in Barcelona gemeldet sind, sind Jugendliche unter 30. Exakt 9.853 Personen. Nachricht Nummer 5. Die rechtskonservative Katalanistenpartei CiU strebt ein Misstrauensvotum im Rathaus von Barcelona an, um die Linkskoalition unter der Bürgermeisterin Ada Colau zu stürzen. Dies hat der Sprecher der Rechten, Joaquín Forns, am Donnerstag verkündet. Immer wieder Ärger mit den Prachtbauten hier in der Stadt. Die Sagrada Familia ist seit 100 Jahren für viele Anwohner ein Ärgernis. Anwohner der Prachtkirche Sagrada Familia im Bezirk Sagrada Familia beklagen sich darüber, dass der letzte Bauabschnitt in der Calle Mallorca die öffentlichen Gehwege usurpiert. Es handelt sich um 4 gewaltige Säulen aus Gussbeton. Eine kleine Kulturnachricht für Kinofans sehr wichtig. Bis Sonntag, also bis morgen, den 6. November, geht noch das Filmfestival In Edit hier in Barcelona weiter, das eine Fülle von Musikfilmen zeigt. Deren Schwerpunkt ist unter anderem der Punk, 40 Jahre Punk, 1976 bis 2016. Die Filme werden durchweg im Aribau-Kino gezeigt. Werfen wir einen Blick ins Internet, in die großen Tageszeitungen bzw. Medien. Ich beginne mal mit der Internetseite der ARD. Warnsignale an Ankara, Reaktionen aus der EU. Die Verhaftungswelle in der Türkei hat massive Kritik an Präsident Erdogan ausgelöst. Die Bundesregierung warnt, der EU-Beitrittsprozess sei gefährdet. EU-Parlamentspräsident Schulz will den Gesprächsfaden jedoch nicht abreißen lassen. IS bekennt sich zu Anschlag in Diyarbakir. Nach der Verhaftung von Politikern der pro-kurdischen Partei HDP ist es in der Nacht in der Türkei weitgehend ruhig geblieben. Nur vereinzelt gab es Proteste, wohl auch aus Angst vor Repressalien. Zu dem Anschlag in Diyarbakir bekannte sich der Islamische Staat, Daesh. Jetzt will uns Erdogan zum Schweigen bringen. Siapir ist deutscher Staatsbürger und Abgeordneter der kurdischen Partei HDP. In der Nacht zum Freitag wurde er in Diyarbakir mit mehreren anderen Abgeordneten verhaftet. Im Gespräch mit der Tagesschau schildert er die Ereignisse. Sie tragen ihren Protest auf die Straße. In Köln demonstrieren mehr als 6.000 Menschen gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und die Festnahme führender Kurdenpolitiker in der Türkei. In der Türkei wird durch Erdogan eine Einmann-Diktatur aufgebaut. Gestern wurden auch mehrere Abgeordnete, die wir auch gewählt haben, verhaftet. Das möchten wir auf jeden Fall nicht hinnehmen und möchten, dass die Bundesregierung mit der Türkei ihre Beziehungen abbricht. Die Veranstaltung verläuft nach Angaben der Polizei bis zum Schluss friedlich. Zu der Versammlung hat eine kurdische Gruppe aufgerufen. Das waren Entwicklungen, die wir seit Monaten erwartet haben. Und wir sind nicht das erste Mal in unserer Geschichte mit solchen Entwicklungen konfrontiert. In der Nacht zu Freitag waren bei Antiterror-Razzien in der Türkei unter anderem die beiden Vorsitzenden der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP sowie mehrere Abgeordnete festgenommen worden. Trotz internationaler Proteste sind jetzt Haftbefehle gegen die beiden Spitzenpolitiker und 5 weitere HDP-Abgeordnete ausgestellt worden. Dann noch einmal bleiben wir beim Thema Türkei. Die Türkei ist ein Unrechtsstaat. Präsident Erdogan sei dabei, die Türkei aus einer faktischen in eine formelle Diktatur umzuwandeln. Das sagt Türkei-Experte Kopur im Interview mit der Tagesschau. Wie vorhin auch in den 100-Sekunden-Nachrichten gehört, 20 Islamisten sind mittlerweile in der Bundeswehr enttarnt. Eine intensive Waffen- und Geräteausbildung, das macht die Bundeswehr einem Medienbericht zufolge für Islamisten attraktiv. Demnach hat der Militärgeheimdienst MAD 20 Islamisten enttarnt und verfolgt 60 weitere Verdachtsfälle. Facebook weist den Verdacht der Beihilfe zur Volksverhetzung zurück, wegen dem die deutsche Justiz ermittelt. Die Firma zeigt sich bemüht, Hassrede zu entfernen. Nun sollen auch Computerprogramme zum Auffinden verwendet werden. Wir wissen aber nun, wie diese Algorithmen funktionieren. Diese Algorithmen funktionieren leider nicht gut. Auch in einem kritischen Lied gegen eine faschistische Bewegung zum Beispiel können Hassworte kommen, wobei man diese Bewegung selber vielleicht zitiert oder ironisch das Ganze ausdrückt. Und dann schlägt der Algorithmus zu und verbietet natürlich auch so etwas. Dann vor dem Derby in Niedersachsen zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 hat die Polizei in Hildesheim eine Auseinandersetzung zwischen gewaltbereiten Fans verhindert. Durch schlagartiges Zugreifen hätten viele Gewaltbereite festgehalten werden können, so die Polizei. Die hatten sich also zu einer Massenschlägerei verabredet. Auch das geht wieder los wie in den 80er Jahren unter dem Thatcher-Regime in England. Ein paar Worte vielleicht zu Tsipras. Der räumt ja jetzt auf, wie es so schön heißt. Tsipras räumt auf, aber was hat dieser Mann eigentlich die letzten Jahre gemacht? Leider sieht es nicht gut aus in Griechenland. Premier Alexis Tsipras wurde geliebt, weil er die Sparpolitik beenden wollte. Nun, knapp 2 Jahre später, sind viele wütend, weil es dem Land nicht besser geht als zuvor. Im Gegenteil. Alexis Tsipras, der Rebell der linken Partei Syriza, war im Januar 2015 als Premier angetreten, um das Sparprogramm zu beenden und den Griechen ihre Würde zurückzugeben, wie es offiziell hieß. Er wollte Griechenlands Schulden durch Verhandlungen reduzieren und warb für ein Ende der Austeritätspolitik. Die Menschen tanzten nach seinem Wahlsieg auf den Straßen. Inzwischen aber hat Tsipras die meisten seiner Versprechen gebrochen. Er hat im August 2015 ein drittes Hilfsprogramm der Gläubiger akzeptiert. Er bekommt Milliarden, dafür muss sein Land sparen. Nun erhöht er Steuern, kürzt Renten, verkauft Flughäfen und Häfen. Die Wirtschaft in Griechenland liegt immer noch am Boden. Die Arbeitslosenquote bei 24% und weitere Sparmaßnahmen werden folgen. Beim letzten EU-Gipfel Ende Oktober hat er sich um Schuldenerleichterungen bemüht, erreicht hat er nichts. Dabei braucht er innenpolitisch dringend einen Erfolg. Nach einer Umfrage, die ausgerechnet in Syrizas Parteizeitung AFGI erschien, sind 90% der Griechen mit der Arbeit ihrer Regierung unzufrieden. Selbst führende Syriza-Politiker sagen die nächste politische Krise voraus. Wohin hat Tsipras sein Land also gebracht? Ist er ein Verräter oder ein tragischer Held, gefangen in einem Regierungsprogramm, das die Gläubiger diktieren? Griechenland ist mit über 320 Milliarden Euro verschuldet. Das entspricht 183% des Bruttoinlandsprodukts. Unvorstellbar, dass das Land diese Schulden jemals zurückzahlen kann. Um die Bedingungen zu verbessern, können die Gläubiger etwa die Laufzeit von Krediten verlängern. So sieht es Alexis Tsipras und könnte seine Wähler damit beruhigen. Doch vor allem der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble winkt ab. Er will nicht vor 2020 über Schuldenerleichterungen sprechen, schon gar nicht vor der Bundestagswahl. Jede Diskussion schwäche Athens Reformbereitschaft, sagt er. Okay, die Daumenschrauben sind da fest angesetzt. Nun hat Tsipras weitere Leute, die gegen seine Sparpolitik sind, aus seinem Kabinett gefeuert und hat eine Kabinettsumbildung vorgenommen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Schauen wir auf den Spiegel, was der heute am Samstag, dem 5. November 2016 bringt. Länger arbeiten. Union will Rentenalter an Lebenserwartung koppeln. Wer länger lebt, soll länger arbeiten. In den Spitzengesprächen mit der SPD wollen CDU und CSU nach Spiegelinformationen vorschlagen, das Rentenalter künftig an die Lebenserwartung zu koppeln. Und die steigt. Von Jahr zu Jahr. Länger arbeiten und dann natürlich wieder früher sterben. Türkei, Haftbefehle gegen Cumhuriyet, Redakteur und Mitarbeiter. 5 Tage nach der Festnahme hat ein türkisches Gericht Haftbefehle gegen den Chefredakteur und 8 weitere Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet erlassen. Ja klar, regierungskritisch heißt, sie haben nachgewiesen, dass das Erdogan-Regime den Islamischen Staat unterstützt. Türkei am Abgrund. Türkei ist das Medienthema Nummer 1 an diesem Samstag. Ich dachte, scheiße, es geht los. Erdogan liebäugelt mit der Todesstrafe, lässt Journalisten und Politiker festnehmen. Der kommissarische Cumhuriyet-Chefredakteur über die Woche, in der Präsident Erdogan endgültig die Demokratie verraten hat. Dazu gibt es einen langen Kommentar im Spiegel. Ein Tag mit Hillary Clinton, das Endspiel, die Umfragen sind eng, das Programm ist brutal. In der Schlussphase des Wahlkampfs kämpft Hillary Clinton um jeden Wähler. Sie müsste die Menschen begeistern und aufrütteln. Wird ihr das gelingen? Sonst kommt eben Trump. Der Countdown zur US-Wahl läuft, nice und easy. Hillary Clinton lässt Stars für sich singen und Donald Trump wirkt in diesen Tagen beinahe brav. Will er so den Swing-Staat Ohio für sich gewinnen? Die wichtigsten Szenen des Wahlkampfs. Schauen wir in die linke Tageszeitung Junge Welt. Das Ende der Demokratie. In der Türkei lässt das AKP-Regime Co-Vorsitzende der HDP und 11 weitere Abgeordnete festnehmen. Proteste in zahlreichen Städten. Anschlag auf Polizeistation in Diyarbakir. Dann gibt es eine linke Literaturmesse in Nürnberg. Dazu gibt es eine Beilage in der Jungen Welt. Kleine Verlage zeigen in der fränkischen Stadt ihr aktuelles Programm. Die Junge Welt begleitet die Messe als Medienpartner. Auf 8 Seiten stellt die Zeitung politische Sachbücher vor, die auf der linken Literaturmesse LLM Gegenstand der Diskussion sind. Dazu gibt es auf der Homepage ein Junge Welt Spezial. Des Kaisers neue Kleider. Die internationale Gemeinschaft in Anführungsstrichen hat sich im Jemen in eine Sackgasse manövriert. Ein neuer Vorschlag soll jetzt einen Ausweg weisen. Zerstörung der politischen Vernunft. In den USA hat die Entfremdung zwischen der Bevölkerung und dem offiziellen demokratischen System einen Höhepunkt erreicht. Dazu gibt es von Herrn Niklas Sandschnee eine Einschätzung der US-Wahl. Mittlerweile scheint es ausgemacht, Donald Trumps Chancen, aus der Wahl am 8. November als Sieger hervorzugehen, sind spätestens seit dem Bekanntwerden seiner sexuellen Übergriffe aus dem Jahr 2005 nicht sehr groß. Man kann die Seufzer der Erleichterung darüber aus den Kommentaren der Tagespresse heraushören, zusammen mit einer leichten Enttäuschung darüber, dass das Spektakel bald zu Ende ist. Lange hat es so ausgesehen, als könne keine noch so skandalöse Äußerung des republikanischen Kandidaten seiner Kampagne etwas anhaben. Er könne auf der feinen New Yorker Fifth Avenue stehend Menschen erschießen und würde trotzdem gewählt, erklärte Trump bei einer Rede im Januar. Diese Selbstsicherheit seien sich hinwegsetzen über alle Standards der politischen Konvention und seine dennoch nicht abreißen wollenden Erfolgserlebnisse schockte von Anfang an viele Wahlbeobachter. Auch deshalb ist die weithin geteilte Meinung, dass dieser Kandidat zunächst bei der Präsidentschaftswahl keine Chance hat, mit Vorsicht zu genießen. Doch auch wenn Trump verlieren sollte, ist der Spuk mit Sicherheit noch längst nicht vorbei. Dass er und seine Anhänger schon seit Wochen von Wahlbetrug reden und, nicht zu Unrecht, den meisten Medien Wahlkampf für seine Kontrahentin vorwerfen, deutet darauf hin, dass sie mitnichten vorhaben, ein solches Votum einfach hinzunehmen. Vor allem aber legt seine Kampagne Zeugnis von einer fortgeschrittenen Erosion der Grundlagen der aktuellen politischen Form der bürgerlichen Herrschaft in den USA ab. Und dieser Befund wird auch nach der Wahl nichts von seiner Brisanz verlieren. Zwei miteinander verwobene Aspekte dieser Erosion sollen hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit beschrieben werden, weil sie einerseits helfen, die Besonderheit des US-amerikanischen Falls besser zu verstehen und damit andererseits auch erlauben herauszustellen, inwieweit sich in Trumps schillernd grellem Aufstieg ein auch in anderen Teilen des kapitalistischen Zentrums wiederkehrendes Muster bis zur Kenntlichkeit entstellt. Das ist zum einen die Verschiebung der Klassenverhältnisse und Allianzen, die in den zurückliegenden 60 Jahren die beiden großen US-Parteien getragen haben, die aber seit den 1990er Jahren und beschleunigt seit der großen Rezession nach 2007 zunehmend brüchig geworden sind, weil die unteren Klassen ihre Interessen an diesen Allianzen, an die sie dennoch gebunden bleiben, nicht wiedererkennen. Zum anderen äußert sich dieser Prozess der Entfremdung und die damit verbundene Machtlosigkeit oft in schrillen Symptomen, die von den Verantwortlichen aber nicht durchdrungen, sondern fälschlich für das Ganze genommen werden. Ein Prozess der fortschreitenden Zerstörung der politischen Vernunft. Ich empfehle diesen Artikel von Herrn Niklas Sandschnee allen, die an den Machtverhältnissen in den USA interessiert sind, an diesem Thema, in der Ausgabe vom heutigen 5.11.2016 auf der Internetseite der Jungen Welt. Und hiermit beende ich die Nachrichten und Katastrophen im Niemandsland. Oder Metalink, oder spielst du Mieze Stuckert? Dann denk, es ist ein Eigending, das Herz, das unten puckert. Es atmet klamm das Publikum, es gäb was drum, es gäb was drum. Er höre nur sein Flehen, das Publikum will sehen. Zieh dich aus, Petronella, zieh dich aus. Denn du darfst nicht annuiant sein. Und nur so wirst du bekannt sein. Und es jubelt voller Lust das ganze Haus. Zieh dich aus, Petronella, zieh dich aus. Nicht bei Lulu, Nu oder Wedekind ist der Platz für deine Reize. Denn je nackter deine Schultern sind, je mehr sagt man das Kleize. Als Iphigenie trägst du nur eine Armbanduhr, eine Armbanduhr. Ich seh den weißen Nacken, wie schön sind deine Backen. Zieh dich aus, Petronella, zieh dich aus. Denn du darfst nicht annuiant sein. Und nur so wirst du bekannt sein. Und es jubelt voller Lust das ganze Haus. Zieh dich aus, Petronella, zieh dich aus. Und begleitet dich nach dein Souper, dein Amant in deine Wohnung. Hüllt er dich ein bei Eis und Schnee in Erz mit zarter Schonung. Stehst du vor ihm so bloß und blass, mit ohne was, spricht er zu dir, Kokettchen, vor deinem weißen Bettchen. Na. Zieh dich aus, Petronella, zieh dich aus, denn du wirst ja darin flink sein, und es kann ja bloß dein Ring sein, und ich klatsch auf deinen Rücken den Applaus. Zieh dich aus, Petronella, zieh dich aus. Vor den Nachrichten hatten wir über Friedrich Holländer gesprochen. Das Kabarett sei, schrieb Holländer einmal, das gegebene Schlachtfeld, auf dem mit den einzig sauberen Waffen geschliffener Worte und geladener Musik jene Mörderischen aus Eisen in die Flucht geschlagen werden können. In dem Programm Spuk in der Villa Stern ließ Holländer ein Kostümfest voller grotesker Zeiterscheinungen auftreten, darunter eine Kleptomanin, die alles in Besitz nehmen muss, sowie Münchhausen, dessen liberale Träume von Gerechtigkeit, Toleranz und Frieden sich alle als Selbsttäuschungen erwiesen, und auch der große Spuk des Tages, Adolf Hitler, vor dem keiner mehr Angst hat. Holländer teilte die Hiebe nach allen Seiten aus und scheute sich dabei auch nicht, sein eigenes Milieu zu verulken, etwa jüdische Neureiche und das jüdische Theater. Gerade jüdische Intellektuelle protestierten jedoch gegen die intime Revue und besonders das Lied »An allem sind die Juden schuld«. Holländer würde alle Stereotypen der Nazis wiederholen und bekräftigen, so der Vorwurf. Doch dabei übersah man die herrlich ironische Übertreibung der provokativen Satire. Davon machten Annemarie Hase 1931 eine Aufnahme. Die Plattenfirma lehnte die Veröffentlichung aber ab. Erst 68 Jahre später wurde die Testpressung wiederentdeckt und steht seither als Symbol für den aufmüpfigen Tanz auf dem Vulkan am Ende der Weimarer Republik. Ob das Telefon besetzt ist, ob die Badewanne leckt, ob dein Einkommen falsch geschätzt ist, ob die Wurst nach Seife schmeckt, ob am Sonntag nicht gebacken, ob der Prinz auf Wahl ist schwul, ob bei Nacht im Möbel knacken, ob dein Hund einen harten Stuhl. An allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld. Wieso, warum sind sie dran schuld? Kinder, das verstehst du nicht, sie sind dran schuld. Und sie mich auch, sie sind dran schuld. Die Juden sind und sind und sind dran schuld. Und glaubst du es nicht, sind sie dran schuld. An allem, allem sind die Juden schuld. Hören wir uns noch ein Lied von Der Lemper an. Gesetz den Fall heißt es, komponiert von Friedrich Holländer. Auf der CD Berlin Kabarett Songs. Gesetz den Fall. Kein Grund, sich drüber aufzuregen. Gesetz den Fall, du bist um etwas Geld verlegen. Gesetz den Fall, dass dir sowas noch nie passiert ist. Gesetz den Fall, dass du dabei etwas geniert bist. Gesetz den Fall, ein Finanzier lässt sich wo blicken. Gesetz den Fall, du weißt es nicht recht auszudrücken. Wenn dann der Mann zwischen den Zeilen ein bisschen lesen kann, blick ihn nur mit einem Auge an. Sie wissen, was ich meine. Ich weiß, was sie meinen, und ich weiß, dass sie's wissen, und sie wissen, dass ich's weiß. Also seien wir diskret, also seien wir gescheit, und verlieren wir kein Wort mehr über die Angelegenheit. Gesetz den Fall, dass sich zwei Frauen spinnefeind sind. Gesetz den Fall, dass sie es wegen einem Freund sind. Gesetz den Fall, der Freund betrügt sie alle beide. Gesetz den Fall, sie treffen sich in ihrem Leide. gesetzt den Fall und trauern beide um den Schönen. Gesetzt den Fall, die eine stiehlt der anderen Tränen. Könnt's da nicht sein, wenn ein mit der anderen so allein, dass sie, wenn sie, falls sie eventuell sie wissen, was ich meine, und ich weiß, was sie meinen, und ich weiß, dass sie's wissen, und sie wissen, dass ich's weiß. Also seien wir diskret, also seien wir doch gescheit, und verlieren wir kein Wort mehr über die Angelegenheit. Friedrich Holländer. Die musikalische Karikatur wird von vielen Leuten oft nicht verstanden. Überhaupt wird Satire von vielen Menschen nicht verstanden. Aber sie bildet auch den Mittelpunkt von Ausstellungen über Antisemitismus und Holocaust in den jüdischen Museen von Berlin und Wien sowie in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Die kleine Bühne des holländerischen Tingeltangel-Theaters existiert heute nicht mehr. 1935, als Friedrich Holländer längst ins Exil geflohen war und sich erfolgreich als Hollywood-Filmkomponist in der neuen Heimat etabliert hatte, schloss die Gestapo das im Verborgenen blühende, immer noch frech widerständische Theaterchen. Nach seiner Rückkehr nach Westdeutschland 1955 träumte Holländer von einer Neubelebung seiner legendären Bühne in Berlin. Doch war für ihn kein Platz mehr da. Er starb 1976 in München, so gut wie vergessen, nachdem er sich von der Musik abgewendet hatte. Sie sei ihm zu laut gewesen. Jetzt erinnert ein paar Straßen entfernt vom Ort seines einzigen Erfolgs der 2012 eingeweihte Friedrich-Holländer-Platz an den Meister geschliffener Worte und geladener Musik. Noch ein Lied von Friedrich Holländer, fast schon zum Ende des heutigen Niemandslandes. Vielleicht ist noch Zeit für eine kleine Kino-Filmvorstellung. Frau P. Werner, ich weiß nicht, zu wem ich gehöre, von Friedrich Holländer. Ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt grad dir Treue schwör, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Er soll denn etwas so Schönes nur einem gefallen, die Sonne, die Sterne gehören doch auch allen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich glaube, ich gehöre nur mir ganz allein. Ganz zum Schluss einen Filmtipp. Der Film heißt Julieta und ist ein Melodram des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar aus dem Jahr 2016. Die Produktion nach einem Drehbuch Almodóvars basiert lose auf drei Kurzgeschichten der kanadischen Schriftstellerin Alice Munro, die 2004 in ihrer Sammlung Tricks erschienen. Der Film erzählt die drei Jahrzehnte umfassende Geschichte der gleichnamigen Titelfigur, gespielt von Adriana Ugarte und Emma Suarez, die nach zahlreichen Verlusten im engsten Familienkreis einen Nervenzusammenbruch erleidet. Der Film startete am 8. April 2016 in den spanischen Kinos. In Frankreich lief er zum ersten Mal beim Filmfestival von Cannes am 17. Mai. Und der deutsche Kinostart war erst spät, am 4. August 2016. Liebe Antea, ich werde dir alles erzählen, wozu ich bisher keine Gelegenheit hatte. Weil du ein Kind warst. Weil es mir zu schmerzhaft erschien. Wo soll ich anfangen? Es würde mir gefallen, wenn du im Regen auftauchst. Auf der Suche nach einem Unterschlupf. Und wenn dieser Ort mein Haus wäre. Wenn du jetzt gehst, passiert dasselbe wie immer. Was meinst du damit? Ich wusste immer, dass es etwas Wichtiges in deinem Leben gibt, das du nie mit mir geteilt hast. Eine Kritik, die mir gefällt und die ungefähr mit meiner auch übereinstimmt, ist die Kritik von Frau Susanne Oswald aus der Neuen Zürcher Zeitung, die bezeichnete den Film als die Quintessenz von Almodóvars Schaffen, in der motivisch alles zusammenfällt, was seine großen Filme geprägt habe. Dem Film Julieta fehlt trotz aller Dramatik aber eine ordentliche Prise schwarzen Humors und baue daher nicht die Kraft früherer Meisterwerke auf. Zu stark rekurriert er auf sein eigenes Schaffen, zu wenig neue erzählerische Ideen setzt er um. Trotzdem sehr, sehr sehenswert. Natürlich, wer des Spanischen mächtig ist, auf Spanisch. Und damit, meine Damen und Herren, möchte ich mich verabschieden. Das heutige Niemandsland ist zu Ende. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Samstag und ein tolles Wochenende. Werden Sie glücklich. Agur, adios, adeo, goodbye. Tschüss. Julieta? Madre mía, qué sorpresa. Anti ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto.